Yeah, yeah. Yeah, ich wurde anscheinend schon als Kleinkind mit Talent gefüttert. Löffelweise, leider wurde dein Fundament gebaut aus Götterspeise. Glaub, du willst mit deinem Sound in mein Trommelfellöcher reißen. Schalt das aus, ich halte dich aus, ich stundenlang auf Göttern reise. Den Grund, warum jetzt jeder jedem paar Schläge auf die Backen gibt, versteht man weder mit den Propheten noch Lehrern, ne, ich raff das nicht. Aber macht ja nichts, bevor ich Schmerz der Wasser krieg. Bleib ich gechillt, fahr meinen eigenen Film und zeig, was machbar ist. Ich schreibe es nieder, hau es aus, rap es wieder, nehm es auf. Schalt Repeater, schneid was raus, misch den Beater, feier es laut. Hoff, ihr feiert es auch. Seht auf Feiern im Flyer und siehst genau STM. Die Jungs gehen live ab wie Sau. Dafür gehen Nächte drauf, das glaubst du Nina. Dann frag mal mein Backup MC. Guck mal, der Band, der baut die Beats. Rastet aus bis zum Blackout der Freak. Guck für Speed und schreib mich an Manolo, alter Rap auf dem Beat. Wir basteln und vom Bretter raus, alles während du schießt. Diese drei bleiben meist wach, bis tief in die Nacht. Denn es gibt immer was zu tun, darum liegen wir nicht flach. Wir schwingen Linien aufs Blatt, bauen und werken an Beats. Man, dieses Team aus Genies ist aktiv, während du schließt. Diese drei bleiben meist wach, bis tief in die Nacht. Denn wir haben keine Zeit zu ruhen, darum liegen wir nicht flach. Nicht vor sieben, halb acht, hier entsteht mehr als Musik. Man, dieses Team aus MCs ist aktiv, während du schließt. Ich werd jetzt erstmal weitermachen und dann endlich fortfahren. Wenn ich das erledigt hab, werd ich danach erstmal fortfahren. Aber Digga, auf jeden Fall nicht mit dem teuren Sportwagen. Wieder mal alles strukturiert, als würde ich einen Mord planen. So ist das doch bei uns, wir nutzen direkt die Gunst der Stunde. Verschwendete Zeit ist doch echt mies, so wie eine offene Wunde. Also werden wieder Beats gebaut und die Leute sagen fabelhaft. Dieses Team ist einfach unnormal, guck wie es sich einen Namen macht. Und eins müsst ihr wissen, nichts von dem was wir sagen ist ausgedacht. Wenn alles nach Plan läuft, haben wir bald unser Mixtape rausgebracht. Das alles während du schließt, denn du bist leider eine Schlafmütze. Ich dagegen bin clever, hab alles im Blick, als wär ich ein Scharfschütze. Wenn nicht, wird's bitter, wie nicht schwimmen können und mehr absaufen. Nicht zu gebrauchen, wie Glatzköpfe, die einen Kamm kaufen. Man sieht uns hier überall auf Flyern und Plakaten, die wir nachts selber drucken, ja Tarken. Diese drei bleiben meist wach, bis tief in die Nacht. Denn es gibt immer was zu tun, darum liegen wir nicht flach. Wir schwingen Linien aufs Blatt, bauen und werken an Beats. Man, dieses Team aus Genies ist aktiv, während du schließt. Diese drei bleiben meist wach, tief in die Nacht. Denn wir haben keine Zeit zu ruhen, darum liegen wir nicht flach. Nicht vor sieben, halb acht, hier entsteht mehr als Musik. Man, dieses Team aus MCs ist aktiv, während du schließt. Guck, ich bin nachtaktiv, Schlafwandler-Style, deine Bastelbeats. Ich schreib nen Part oder zwei, wenn ich wach, da liegt er nur, weil es noch so viel zu tun gibt. Denn die Gedanken rasen und der Kopf, der ruht nicht. Denn ich leg nachts erst richtig los, schweb über den Lichtern der Stadt und blick durchs Mikroskop. Ah, die funkelnde Skyline zieht mich in ihren Sog und ich bin wieder mittendrin. Das Nachtleben hat mich geholt. Also kurz, ein paar Kurze mit der Gang. Text hat nen Plan, geht gleich Wahlen an den Trade, yeah. Und da ich leider völlig untalentiert bin, halt ich den Rücken frei für unseren Street Kid. Action war nice, auf dem Rückweg noch ein paar Sticker kleben. So eine Session ist geil und sollte jeder mal miterleben. Und warum? Weil ich im Herzen es lieb. Guck, wir machen mal das nebenbei, während du schließt. Diese drei bleiben meist wach, bis tief in die Nacht. Denn es gibt immer was zu tun, darum liegen wir nicht flach. Wir schwingen Linien aufs Blatt, bauen und werken an Beats. Man, dieses Team aus Genies ist aktiv, während du schließt. Diese drei bleiben meist wach, tief in die Nacht. Denn wir haben keine Zeit zu ruhen, darum liegen wir nicht flach. Nicht vor sieben, halb acht, hier entsteht mehr als Musik. Man, dieses Team aus MCs ist aktiv, während du schließt. Ey, der Wecker hat geklingelt, Mann. Warte, Junge, schon wieder sieben, ey. Die ganze Nacht durchgemacht wieder. Oh, scheiße. Yeah. Es war eine miese Zeit, ich war noch nicht so weit und sah plötzlich ein Live, das man Kindern so nicht zeigt. In unserer sogenannten Zeit war ich hirnverbrannt und geil drauf. Nix zu machen, nix zu schaffen, ich gab einen Scheiß drauf. Ich wollte niemand sein, wollte nur noch Texte schreiben. Kommunizierte mit meinen Jungs, hauptsächlich in Freestyle-Rhymen. Um wirklich jederzeit an meinen Style zu feilen, schrieb ich pausenlos auf Pausenhof in der Bahn oder am Bürgersteig. Hauptsache ich hab Ruhe, wenn ich Steinmetz-mäßig Wörter fall. Mein Körper streikt, kurz vor der Hook bekomm ich Kreislauf. Ich reiße mir ein Bein aus, raps in deine Kehle zum Husten bringen wie Feinstaub. Mein Sound ist es, deiner nicht mal der Rede wert. Da redet wer und macht den Track grad zu nem Lebenswerk legendär. So wie Schwerter schwingen und Lanzen brechen. Dein Track bringt Ekel wie Männer, die miteinander lecken. Über den Dächern meiner City liegen ungelebte Träume, doch ich leb eines ungelebten Heus und zufriedenem Kind, das über den Dächern seiner City lebt und es liebt, durch Musik zieht und durch kurze Zeit im Leid dieser Gesellschaft entzieht. Denn über den Dächern meiner City ungelebte Träume, doch ich leb den. Optimistisch gesehen, nimmt die Scheiße bald ein Ende. Keine Tracks, keine Tags und Graffitis an Wänden. Keiner, der deine Platten kauft, das Wort Szene gibt's nicht mehr. Der Markt ist überfüllt und dein Rap nichts mehr wert. Ich wollte es nicht glauben, schrieb bis meine Finger verstaucht. Ging bis zum Morgen grauner PC, um die besten Beats zu saugen und sie danach voll zu hauen mit lyrischen Lines, krönenden Rhymes, die dein Hirn gefrieren lassen, so wie Möwen pick Eis. Ich will Mösen und Eis, einen Löwen, der schreit, falls irgend so ein Horst nach dem Mikrofon greift, kommt der Löwe und beißt dem Bastard den Arm ab. Weil der Spaß keinen Plan hat, kriegt er nicht mal die Chance. Auf dem Dach meiner City halt ich Rapper auf Distanz. Ich hab Rapper schon zerstampft, da war die Stadt nur halb so groß. Doch seit Tag 1 lebe ich auf den Dächern hier oben. Yeah. Über den Dächern meiner City liegen ungelebte Träume, doch ich leb den. Eines ungelebten Heu, unzufriedenem Kind, das über den Dächern seiner City lebt und es liebt, durch Musik zieht und durch kurze Zeit im Leid dieser Gesellschaft entzieht. Denn über den Dächern meiner City ungelebte Träume, doch ich leb den.